días a los malamitos y muchas más cuestiones infantiles. So fifth, sixth, me do the little baby bomb. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres grandiosen. Das kam sehr früh. Fangen wir nochmal von vorne an. 3, 2, 0. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem grandios Podcast namens TinyUDFM, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. UDFM, was war das letzte? Der Podcast für gefährliches Halbwissen war, glaube ich, Untertitel. Und wie ihr mal wieder höchstwahrscheinlich im Titel schon erkannt habt, haben wir uns diesmal anknüpfend an die letzte Folge das Thema Untergang der Spieleszene rausgesucht, genau. Nur mal kurz zur Info, falls ich mich krank anhören sollte und Brain AFK bin, es liegt daran, dass ich krank bin. Höchstwahrscheinlich nächste Woche zum Podcast auch noch. Kann ich schon mal voraus sagen. Nur Krankheit ist langlebig. Ich hab Feedback eingeholt. Ein Feedback war nicht so viel labern am Anfang. Ich dachte, das ist ein Podcast. Das ist ein Podcast. Ja. Ich weiß ja nicht, es schreiben ja die Leute keine Kommentare. Das finde ich schon mal nicht so gut. Nee, das könnte auf jeden Fall verbessert werden. Also schreibt doch mal in die Kommentare. Wir haben bestimmt auf YouTube 20 Aufrufe gehabt auf dem letzten Podcast. Ja, das sind schon mal 20 mehr als auf unsere YouTube-Videos. Richtig. Und wahrscheinlich auch locker 20 mal so viele Abonnenten. Also auf YouTube. Das auf jeden Fall. Also, Novo hat als Thema. Ich habe als Thema Untergang der Spieleszene gewählt. Warum? Kurz Vorwort. Ich habe mir in der letzten Zeit in meiner Krankheitsphase natürlich sehr viele Gedanken gemacht über Spiele und ähnliches. Wo ich auch zu einem Punkt von letzter Woche nochmal komme, was unter anderem an die Lootbox liegt, habe auch Podcasts gehört und ähnliches, habe festgestellt, dass es halt doch so vorkommt, als würde die Spieleszene nicht wirklich untergehen, aber sich mehr oder weniger ein eigenes Grab schaufeln. Das kann man so sagen, ja. Hast du auch unseren Podcast gehört? Nee. Nein, ich hätte ja sein können, dass ich da dabei war. Ich war mir nicht sicher. Ich habe mir gedacht, das, was ich gemacht habe, höre ich mir lieber nicht an. Von daher lasse ich es direkt. Naja, und wie auch schon gesagt, Punkt, haben wir uns ein paar Punkte aufgeschrieben. Und der erste Punkt war, nochmal kurz das Thema der Lootboxen anzusprechen. Denn, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, die News ist auch sicherlich schon 500 Jahre her oder alt. Aber Belgien und Australien hat ja zurzeit das Gespräch, dass die Lootboxen Glücksspiele sind und damit Spiele ab 18 gemacht werden müssen. Was das nun heißt, kann ich ja mal kurz erklären, ist folgendes. Wenn man jetzt Spiele wie FIFA ab 18 machen würde oder Spiele wie, sag mal, noch ein Spiel, was sinnlos ist und ja, das ist ja schon ab 16. jedes MMORPG. Richtig. Kann man ja sagen, wobei bei MMOs ist es schwierig, weil die wahrscheinlich eher alle Free-to-Play sind. Aber gibt es natürlich extreme, oder nicht unbedingt extreme, aber wahrscheinlich doch einen Teil Einbruch der Einnahmen, weil solche Spiele wie FIFA natürlich mehr von jüngeren Leuten gespielt wird, eigentlich als von älteren. Nicht. Ja, ich habe gehört, es ist für die jüngere Zielgruppe. Können wir was sagen, ist so meine Statistik, die ich gelesen habe. Eben. Auf dinodatv.de. Das ist ja gute Seite. Ja, musste jetzt in der Podcast online kommen, noch schnell die Seite. Ja, diese zieht sich schon immer online, da sind immer die neuesten Statistiken drin. Aber die Frage ist, was bringt es, ab 18 zu machen? Wer will denn kontrollieren, dass du 18 bist? Ich meine, wie viele Kinder spielen heutzutage GTA? 50% der GTA-Spieler sind unter 18. So, und wie soll es jetzt, was soll das bringen, die Lootbox am 18 zu machen? Naja, weil es halt das Gesetz ist. Die Sache ist. Das ändert nichts. Naja, wahrscheinlich wird es schon ein bisschen was ändern, weil unwissende Eltern sich denken: Was? Ich kaufe dir doch kein Spiel ab 18, du hältst dich auch Drecksranzen. Guck dir lieber bei Barbie Little Pony oder wie das heißt. Aber man muss ja sagen, wir sind ja nicht mehr damals, als bei uns es so war, sondern heutzutage kannst du überall online Keys kaufen. Für Passive Cards, also brauchst du, du fährst einfach irgendwo hin nach der Schule, gehst hin, kaufst Passive Cards, kaufst du FIFA, Ende. Das müssen die Eltern doch gar nicht wissen. Nee, wissen sie natürlich nicht. Aber also, ich denke mal, dass es wahrscheinlich doch einen gewissen Satz an Kindern gibt, die das Spiel dann nicht spielen. Oder was sagen wir mal, unter 18-Jährigen. Weil wahrscheinlich Komplikationen dazukommen. Ich denke mal, dann, was weiß ich, wenn du es dir jetzt nicht leisten kannst, weil du kein Geld verdienst und dir das Weißes zu Weihnachten wünschst oder zu deinem Geburtstag oder was auch immer und die Eltern sehen, das ist ab 18 und was weiß ich, dann hast du wahrscheinlich auf bild.de irgendwelche News, werden ihre Kinder jetzt von Spielen abgezockt. Gut, die News können wir wahrscheinlich jetzt schon verfassen. Ja. Aber dann wahrscheinlich noch drunter jetzt die gefährlichen Glücksspielthemen. Anerkannt Glücksspielthemen, weswegen die Spiele ab 18 sind, in unserem Test. Ja. Von bild.de. Bitte bezahlt sie 100 Euro, um diesen Beitrag zu sehen. Danke. Apropos, wenn ich mal ganz kurz einwerfen muss, ich bin gerade zufälligerweise im 7-Euro-Lay auf Aktivität gegangen und habe ein Profil gefunden. Und auf dem Profil steht in der Beschreibung so Languages, gell? Ja. Und ganz kurz einwerfen. Steht da German, Englisch und Russisch. Das fand ich sehr gut, dass er alles auf Englisch schreibt, außer Russisch auf Deutsch. Damit ich mal bewiesen, dass er Englisch richtig gut kann. Das soll ich mal kurz einwerfen. Weil Language is German, Englisch und Russisch. Hört sich auf jeden Fall professionell an. Das ist ein Counter-Strike-Spieler und ich wette, der ist unter 18, unter 16. Ja, wahrscheinlich, ja. Es kann natürlich auch sein, dass es dann rechtliche Einschränkungen gibt oder was weiß ich was. Zum Beispiel jetzt auch bei Steam-Käufen oder ähnliches, dass du, weil ich vorweisen musst, dass du 18 bist. Kann ja alles möglich sein. Schon? Nee. Nee. Also ich meine, du darfst, du darfst 14. nur eine bestimmte Menge an Sachen verkaufen. Und weil sonst müsstest du deinen Ausweis, glaube ich, angeben, weil... Nee, das Schlimme, du musst dich dort anmelden. Das hatte ich nämlich schon wieder. Ich habe schon wieder, glaube ich, 280 Verkäufe gehabt. Ich darf jetzt wieder das ganze Jahr nichts mehr verkaufen. Das geht nicht darum, um Alt anzugeben, sondern du musst dann dein... Musst dann wegen Steuern. Ist wegen das. Steuern, genau. Anmelden, ja. Dass du selbstständig bist oder eine Firma bist und Steuern bezahlst und all sowas. Also mehr als so ein Ausweis hinzeigen. Und das hatte ich letztes Jahr schon, ein Glück, 2 Wochen erst verändert und jetzt schon einen Monat. Jetzt kann ich, stell dir mal vor, morgen kostet die PUBG-Kiste 8.000 Euro. Aber nur morgen. Oder nur die nächsten 3 Wochen. Und dann sagen die PUBG-Wege, ist mir zu teuer, ich hau jetzt 1 Million in den Markt rein. Und dann kann ich das nächstes Jahr verkaufen. Finde ich eigentlich auch eine Frechheit. Ja, ich denke, du hast auch Verkäufer. Nee, also ich bin... Ich habe da Limit erreicht, 280 voll. Ach so, naja. Also ich durfte nichts mehr verkaufen, das finde ich irgendwie echt... Das ist ein bisschen... 150. Naja, siehst du. Ja, ich weiß, das haben die wahrscheinlich als Schutz gemacht, dass du mit sieben nicht viel Geld machen kannst. Weil du einfach mal, wie Sukram, Glück hast, 500.000 Euro Waffe angeblich gedroppt bekommen, angeblich. Die war ja gekauft. Ja. Die angebliche Droppe gekauft. Aber ich habe jetzt für alle, die unseren Podcast hören, kriegen jetzt für mich eine Insider-Info. Es war ja bis heute so, dass man sich Steam-Guthaben nicht auszahlen lassen konnte. Aber ich habe einen Special-Trick entdeckt. Und zwar kann man sich von Steam-Guthaben ein Spiel kaufen. Man kann jedes Spiel ab von 14 Tagen, solange man es nicht 2 Stunden gespielt oder 2 Stunden oder länger gespielt hat, kann man das zurückgeben und da kann man sich das Geld auf PayPal auszahlen lassen. Also das heißt, wenn ihr ganz viel Steam-Guthaben habt und denkt, Alter, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, klingt dann folgt mein Trick. Das ist übrigens eine sehr gute Idee, weil ich meinen Kneifer verkaufen wollte. Dann schön auf Steam 220 Euro machen, kommt schon 220 Euro Steam-Spiele. Ich weiß halt nicht, ob das auffällig ist. Du kaufst ja einfach 2 teure Spiele. Ich muss mal gucken, was so Mit Add-ons 100, 220 Euro kosten. Um die Bus-Simulator für 500. Um sie zwei. Da kaufst du direkt mit ein Add-ons und gib dir aber auch direkt alle wieder zurück. Weil ich sage, ist doch nicht meins. Ja. Busfahren wollte ich eigentlich nicht. Busfahren ist eigentlich die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Ich gebe die Scheiße wieder zurück und lass mir PayPal auszahlen. Also, weil ich jetzt hier das hören, bitte nicht weiter sagen, bevor das irgendwann, das war nämlich mal gesperrt. Bevor wir ein YouTube-Video drüber gemacht haben. Genau, weil wir wollen ganz viele Klicks und Geld damit abziehen. Richtig. Quasi wie die Spieleentwickler, so zurück zum Thema. Hallo. Und zwar waren wir bei Thema Lootboxen bzw. Glücksspiel gewesen. Die Sache ist ja folgende. Man könnte jetzt, wenn ich das richtig gehört habe, dass, wie gesagt, entweder alle Spiele, wo es Ingame-Käufe gibt, ab 18 machen. Mhm. Oder ist es wohl so, dass du eine Prozentanzahl hinter die Sachen schreiben musst, die du ziehen kannst. Ist jetzt einfach, jetzt als Beispiel würde da dastehen, 0,00001% für Ronaldo Messi oder wie der heißt. CR Messi, gell? Ronaldo so. Messi? Nee, ja. Hier, Ronaldo ist auch der mit dem dicken Bauch und lustig. Ah, ja. Ja, kann ja sein, dass man den auch ziehen kann. Und natürlich dann, oder damit das Glücksspiel, glaube ich, so ein bisschen umgangen wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Glücklicherweise wäre der Podcast für gefährliches Halbwissen. Ich gucke jetzt auch extra nicht nach, damit wir keine Quelle haben. Aber so habe ich das verstanden. Ja, oder wie gesagt, das wird eventuell irgendwann mal als Glücksspiel deklariert oder angezeigt. Und dann hast du das Problem, dass alles ab 18 ist. Ist jetzt wahrscheinlich für viele Spiele im Shooter-Genre oder Shooter-Genre oder wahrscheinlich auch im Horror-Genre, wenn du dir dein Endboss, dein Horror-Endboss kaufst für 50 Euro im Halloween-Kostüm oder so. Kein Problem. Aber natürlich dafür Spiele der jüngeren Altersklasse, sagen wir mal, wie zum Beispiel halt sämtliche Sportspiele, ist ja jetzt nicht nur FIFA, ist ja unter anderem auch PES. Und wenn du schon ein Spiel hast wie PES, was dann noch weniger gekauft wird aufgrund der Altersbeschränkung, macht das natürlich die Spielszene kaputt. Also, beziehungsweise die Entwickler. So. Dann hast du natürlich noch die andere Sache, was dann auch passieren könnte, wenn das als Glücksspiel angezeigt wird, dass dann, oder damit es nicht angezeigt wird, dass die Entwickler ja irgendwie anders ihr Geld reinbekommen müssen und dann die Spiele teurer werden. Wenn du es jetzt zum Beispiel gewohnt bist, ja, noch teurer als jetzt. Also ich habe mal von irgendeinem speziellen Inflationsspezialisten gehört, dass die Inflation der Spielepreise ja eigentlich auf 2002 oder 2002 für PC stehen geblieben ist, bei 50 Euro. Mhm. Also die Spiele sind ja seitdem nicht teurer geworden. Aber war es nicht mal damals teurer? Hat man nicht damals 120 Mark oder so für ein Spiel bezahlt? Ja, damals. Damals war das aber, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger, weil einfach der Markt nicht da war. Ja, ich glaube, ich habe ja 120 Mark für ein Spiel hatte. Naja, ich sag mal, wenn du damals schon gerne gezockt hast, wie das ja wahrscheinlich viele heutzutage auch tun, unter anderem wir ja eigentlich auch, und du hast gesehen, boah, was geil, ein neues Chrono-Trigger. Oder gab's da ein Teil, weiß ich gar nicht. Das ist doch meine Lieblings-MMO-Reihe, auch wenn es vielleicht der erste Teil ist. Gebe ich da direkt 120 Euro aus für mindestens 120 Stunden Spielspaß. Während hier hingegen muss man natürlich sagen, wenn man sich jetzt Call of Duty kauft wegen einer Singleplayer-Kampagne, hast du 5 Stunden Spielspaß. Nicht mal Spielspaß. Das ist 5 Stunden Spiel. Ja, hast du die eine Mission gesehen aus Call of Duty WW2? Nee. Welche von die vielen kaputten? Die Zugmission. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Das ist eine geilste Mission, die ich je gesehen habe. Das war, ich weiß gar nicht, welches Video das war. Ob das bei Behind war. Oder wie noch immer, wie ich das heute nicht verlinkt habe in den Kommentaren. Die Leute haben gesagt, sie haben nach links im Kommentar in der Beschreibung gesucht. Ich habe die natürlich professionell bis heute nicht eingefügt. Glücklicherweise bin ich dafür nicht zuständig. Dann war schon schwierig genug. Auf jeden Fall hat er da gesagt, naja, es gibt so eine lächerliche Zugszene, wo du halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ganz einen Unfall mit dem Zug baust und die Szene geht halt 3-4 Minuten lang und dann denkt man sich, ja gut, ja, ist auch nicht so schlimm, aber die 3-4 Minuten, das muss ich halt mal wirklich überlegen, wenn man einfach nur zuguckt, bestehen halt daraus, dass ein Zug einen Unfall baut. Und das ist keine Zeitlupe, sondern der Zug fährt aus den Gleisen, baut einen Unfall, du fällst raus, kriegst Meter, dann kommt noch was vom Zug an, dann fährt er gegen eine Mast, dann stürzt er Mast zusammen und so weiter und so fort. Das geht halt wirklich, wenn du das guckst, das geht eine Viertelstunde. Und ich dachte wirklich am Anfang, na komm, das ist schon übertrieben, wenn man sagt, das geht, man denkt, es geht eine Viertelstunde. Aber wenn du es guckst, denkst du noch länger. Du denkst wirklich, sitzt da eine Viertelstunde, eine halbe Stunde da, guckst du, wie ein Zug einen Unfall baut. Da habe ich mir auch gedacht, wer hat denn die Szene eingebaut? Also, wer hat sich gedacht, Alter, 80 Minuten lang Zugunfall, das genau Scheiß, auf die ich Bock habe. Deswegen ist er bei Rocket Beans auch bei einer der lächerlichsten Mission 2017 die Szene von COD BW2 dabei. Ja, verständlicherweise. Sowas passiert da, glaube ich, wenn du einfach keine Ideen mehr hast. Und aber. Ja, damit du auf 5 Stunden kommst. Wir machen jetzt erstmal eine halbe Stunde Zugunfall. Na ey, das ist dummerweise jetzt ein anderes Thema. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, über die Call of Duty-Teile, die ich gespielt habe und in Reviews gesehen habe, stürzt halt immer irgendwas ab. Ja, das ist scheißegal. Entweder stürzt mit dem Handy ab oder du landest auf Omaha Beach, das ist weniger abstürzen. Oder du stürzt mit dem Helikopter ab. Alternativ kannst du auch noch in den Helikopter springen, der dann höchstwahrscheinlich wieder abstürzt. Also ja, baust du halt mit dem Zug einen Unfall. Ja, aber so krass war es halt noch nie, also das ist halt, guck dir die Szene danach einfach mal an, dann verstehst du, dass es wirklich nicht übertrieben ist und du denkst immer wieder, gut, jetzt ist die Szene wirklich vorbei und dann kommt noch ein Zugteil reingerast und dann fällt halt noch was runter, dass man derzeit halt nichts machen kann. Ja, du guckst immer, andere Leute hätten, hey, selbst Telltale Games, den spiele ich ja nicht mal. Also selbst hier hat Quicktime-Events eingebaut. Damit du wenigstens mal einen Knopf drückst. Quicktime-Events ist auch so ein Ding. Ich mag ja, also in richtigen Spielen mag ich ja keine Quicktime-Events, aber ich liebe ja, also ich mag zwar keine Spiele von Telltale Games, für mich die Themen wie The Walking Dead, und jetzt kommt ja erstmal eine Hate-Welle über The Walking Dead und... Nee, ich glaube, Walking Dead kann man sagen, dass es scheiße ist, aber also, Game of Thrones darf das nicht sagen. Oh, das darf ich nicht sagen, dass ich Game of Thrones scheiße finde. Gut, sag ich das nicht. Nee, keine Ahnung, ich habe noch nie geguckt, Game of Thrones. Also kann ich es scheiße finden, aber alle, die den Podcast hören, wissen, dass ich keine Filme und Serien so mag. Deswegen mag ich keine Telltale Games. Das schlechteste Wolf Among Us, oder das war es auch nach dem Film, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das war extra. Das war mal extra, aber ich liebe ja sowas wie Life is Strange, weil ich immer denke, die besten Spiele für mich, weil man kann dumm sein und nichts können. Also es passt perfekt auf mein Spiel zu. Weißt du, immer dieses, oh, Bossfight. Weißt du, heutzutage muss ja jeder Boss schwieriger, besser. Jedes Spiel muss ein Dark Souls sein. Da habe ich keinen Bock. Ich will einfach nur da sitzen und einen Knopf drücken. Richtig. Geht mir ähnlich. Also ich will das Gefühl haben, als ob ich das Spiel spiele, aber eigentlich ist es ein Film. Deswegen ist wahrscheinlich meine. Deswegen magst du keine Filme. Deswegen mag ich keine Filme, weil mir da der Knopfdruck fehlt. Ich habe zwischendurch bei einer Fernbedienung so wähle Durchgang B drücken können. Dann würde ich Filme auch sehr gerne gucken. Und sollte es nicht irgendwann mal interaktive Filme geben? Das ist ja die Frage, wer will das? Weil dafür gibt es wahrscheinlich so ein Spiel. Ja, du wahrscheinlich. Ja, ich. Wahrscheinlich auch der Einzige. Naja, es gibt ja genug Telltale-Freunde, ja. Ja, aber Tay-Tay ist glaube ich, ganz auf dem ganz absteigend das aktuell. Ja, bewundert. So, damit kommen wir wieder zum Thema. Oder Charakter-Spielszene. So, ich glaube, wir haben das Thema mit den Blutboxen ausreichend besprochen. Falls ihr euch darüber informiert, wie es da weitergeht. Übrigens muss man dazu sagen, wenn jetzt einer sagt, wie ich zum Beispiel, dass es zur Ansprache kam in Belgien und in Australien, heißt es ungefähr so viel, dass in Australien ein Politiker gesagt hat, dass das Glücksspiel sein muss. Würde ich aber kurz gesagt haben, okay. So, also ist jetzt nicht, dass es schon durchgegeben ist, hä? Ist Belgien nicht Frankreich? Weiß ich nicht. Sprechen alle so Grundsprachen, kenne ich mich nicht aus. Also. Aber nee, ja, Belgien hat keine weiße Flagge. Aber so schon Masse haben. So. Ja, jetzt bin ich ein bisschen raus. Naja, egal. Machen wir weiter. Punkt 1 steht hier. So, Leute, die sämtlich Ingame-Scheiß kaufen, zum Beispiel FIFA-Karten. Man hätte noch dahinter schreiben können, für viel zu viel Geld. Warum das als Thema mit drin ist, zur Erklärung. Man muss ja mal wirklich sagen, so der Aufwand von dem FIFA über die letzten Jahre, gut, FIFA 17 ist, sind die 18, gell? Wisst ihr? Ja, wir sind immer schon ein Jahr weiter. FIFA 18 hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gemacht und FIFA 17 dann mit ihrer Kampagne auch. Aber prinzipiell ist das ja jetzt, sagen wir mal, nicht die Höchstleistung, die man von dem Spiel tätigen kann. Dann gibt's, habe ich gehört, weiß nicht von wem, aber habe ich gehört, Leute, die, was weiß ich, monatlich 50 bis 100 Euro in das Spiel reinballern. Einfach nur, um eventuelle Spieler zu bekommen. Und warum meiner Meinung nach das als Untergang zählt, ist, weil die Entwickler damit ja merken, ja gut, warum müssen wir unser Spiel verbessern? Leute, kauft doch die Scheiße eh wie die Bekloppten. Richtig, ist auch so. Ja, ich dachte, du hast jetzt mehr dazu zu sagen. Müsste ich über alleine reden. Naja. Ja, das Ding ist, manche Leute haben gerade, wir sitzen nebeneinander. Ja, hört man auch durch die Mikrofonqualität. Quasi ein ja, und dieselbe. Nee, die sollen anscheinend sehr gut sein. Aber ich sagen wollte, das Ding ist, durch den leichten Lag ist es halt immer so, als durch die Verzögerung im TS, ist es halt immer so, wenn der eine wieder anfängt zu reden, redet der andere halt auch schon. Könnte quasi auch Brainlag sein. Also, das ist jetzt Skype-Beweis, dass wir nicht nebeneinander sitzen. das ist schon doch dies. Nee, aber ich meine, FIFA muss halt sowieso nichts machen. Nee. Die haben ja bewiesen, gut, bis auf das. Nehmen wir mal die letzten zwei Jahre aus. Gut, das Jahr davor war halt nur das neue, der Karrieremodus. Nee, nicht Karriere. Wie hieß er nochmal? Ja, Ehrenfort. Nee, wie hieß er denn? Harald. Ja, Harald Hunter. Hunter, genau, ja. Der Hunter Singleplayer-Modus. Der Hunter Singleplayer-Modus. Quasi, wir brauchen nur. Das ist ja kein eigenen. Nee, ihr werdet zur Legende oder Bio Pro. Ich glaube, das hieß damals so. Werde zur Legende, das ist ein PES. Und Bio Pro war FIFA oder was? Ich glaube ja. Also quasi ein Bio Pro System mit Cutscenes und einer Geschichte von Aaron Hunter. Ich weiß nicht, wie der heißt. Anstatt sich der eigene Charakter machen zu können. Ist gefährlich, Podcast-Stück, falls sich Leute aufregen, dass wir auch mal recherchieren können, nee. Wenn wir recherchieren würden, ja, wäre der Untertitel falsch. Richtig, wenn wir der Podcast-Führer wissen. Richtig. Sind wir quasi auch so, aber falls mal was falsch ist, sagen wir lieber gefährliches halt. Richtig, außerdem bis macht A. Eben. So, was aber, weiter, oder willst du noch was sagen? Ich wollte sagen, ich habe ja gehört, Gegensatz zu den. Bei FIFA ist das Problem. FIFA macht 5 Jahre lang gar nichts. Sieht halt PS rumdümpeln mit 2014. Gut, da muss man ehrlich sagen. Da brauchen wir auch nicht viel mehr. Da brauchen wir auch nichts ändern. Da ist man trotzdem besser als PS. Oh, sorry. 2015, ja, da braucht man nichts ändern. 2016, da hat PS gedacht, gut, wir kommen schon wieder näher. Und da hat das Ding PS 2017 wieder besser gewesen als FIFA und FIFA haben wir wieder den exakten Zeitpunkt abgewartet. FIFA sitzt in einem Büro, der mal guckt, so, wir können jetzt wieder wahrscheinlich jetzt 5 Jahre ausruhen, ich gucke, wann wir wieder was machen müssen. Das war halt genau den Jahr, als PS wieder gut war, das war 2017. Und genau, also nicht das Jahr, sondern die Serie. Und genau bei den 2017 Ableger hat halt FIFA den hier Bio Pro Aaron Hunter. Ja. Gibt es den eigentlich in echt? Das habe ich mich auch gefragt. Weil ich habe ja das Let's Play bei Gregor Onk angeguckt. Ja. Und ich habe mich halt wirklich immer gefragt, da ist du hast ja auch hier dann mit Liverpool. Ich dachte, er ist bei Manchester. Jürgen Klopovic, nee, Liverpool. Achso, ja, achso. Ich dachte, also, Aaron Hunter. Ich kann mal kurz wollen, so ein bisschen was von der zweiten, vom zweiten Aaron Hunter. Der geht zu Liverpool, was? Ja, der zur Legende Dings. Wo ist ja. Ich hab alle zu Hause verwirrt. Ja, also, ich auch. Wieder jetzt abgeschalten, weil ich denke, oh, FIFA, mich interessiert Fußball nicht. Aber wir sind ja gleich weiter. Und die anderen haben gedacht, oh, Alter, sind die dumm. Und die restlichen haben abgeschalten. Was ich sagen wollte, es ist ja so, du hast ja wirklich echte Menschen. Und das Ding ist, du, der Aaron Hunter wird von seinem Berater verarscht, also jetzt nicht verarscht, sondern in die Scheiße gebracht. Und der sagt natürlich, ich habe ein Angebot von Real, es war ein Fake-Angebot. Und du sagst dann zu den Liverpool, ja, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich habe nämlich ein Angebot von einem großen Verein. Dann sagen die, ey, Aaron Hunter, wir haben dich so hochgebracht, bleib doch bitte bei uns. Er hat gesagt, nein, ich habe ein Angebot von Real. So, dann zwei Wochen später heißt, war ein Fake-Angebot, er geht wieder zu Liverpool, Liverpool sagt, fick dich, entweder du gehst in die Jugendmannschaft oder du fliegst raus. Und da habe ich mir halt gedacht, das ist auf jeden Fall ein Mastermind an der Geschichte. Naja, ich habe mir halt gedacht, mit offiziellen Lizenzen, das fand ich schon krass, dass sie es machen dürfen. Weil Kronk und so haben sich halt wirklich aufgeregt. Und du bist es halt ein Spiel, da sagst du, oh, scheiß Liverpool, was sind das für Assis, weißt ja, wie es so ist. Ja. Du übernimmst es halt bitte, dann guckst du mal Fußball und sagst du halt, spielt Liverpool gegen Manchester und sagst du, ha, ich bin ins Manchester gewechselt, in mein Spiel. Sonst habe ich halt keinen Bezug zur englischen Liga. Scheiß Liverpool, der mich rausgeworfen. Da habe ich mir gedacht, finde ich schon krass, dass die das eingebaut haben. Also fand ich schon mutig. Also für Liverpool halt. Ich glaube, du bist dann zu LA Galaxy gewechselt und dann durftest du aussuchen zwischen Bayern München und Real und Manchester oder irgend sowas. Also doppelt doch Real. Nee, Barcelona wahrscheinlich. Die sind halt zu Bayern München gegangen. Aber ich sagen wollte, die haben den halt reingebracht, den Modus. Und schon, und Frauenfußball, stimmt, Frauenfußball war ganz krass, gell? Nehmen wir eine Person, die jemals Frauenfußball gespielt hat. Ich dachte, das haben sie schon wieder aufgegeben. Nee, aber das ist halt dieses typische, wow, FIFA 17 hat jetzt Frauenfußball, oh, jetzt können sie Frauen auch spielen, wo ich mir denke, so, also. Nehmen wir mal eine Frau, die zockt und gleichzeitig Fußball schaut, meine ich natürlich. Die wird es wahrscheinlich geben, aber die wird ja wahrscheinlich eher was anderes spielen als FIFA. Call of Duty zum Beispiel. Richtig. Aber ja, und dann wurde es wieder massenhaft verkauft und der war ja angeblich nicht gut und der zweite war jetzt schon viel besser und ja, aber ich kann halt, FIFA kann halt 5 Jahre lang dieselbe Grütze machen und die Leute kaufen trotzdem jedes Jahr den Bullshit für übertriebene Scheiße. Und stecken halt Hunderte oder 1000 Euro noch für die FIFA-Coins, die man nicht übernehmen kann, rein. Also die Spieler, die man sich da gekauft hat. Worauf ich eigentlich noch hinaus wollte. Es ist ja, ich meine, soll ja jetzt das typische FIFA-Bashing sein. Könnte man machen. Ist es aber. Ja. Ist ja, aber es ist ja im Gesamten nicht nur FIFA. Anderes Beispiel ist ja da zum Beispiel Counter-Strike mit ihren Skins. Ich meine, jetzt sagen sich Leute, ja, aber die Skins werden auf Steamhack verkauft, da hat doch CS gar nichts von. Naja, schon eigentlich. Ist ja quasi dieselbe Firma. Das sagt es echt entweder blöd oder auf beiden Augen blind. Das kann sowas wirklich sein. Ja, und man muss halt mal sehen. Also, jetzt Counter-Strike finde ich eigentlich als Beispiel da sehr, sehr ansprechend. Gibt es natürlich auch bei anderen Spielen, dass Ingame-Sachen gekauft werden, wie blöd, und die Spiele sich aufgrund dessen nicht entwickeln, weil sie halt nicht brauchen. Aber bei Counter-Strike ist es halt so, dadurch, dass sie das mit Pol in einem Taktik-Shooter hatten und quasi auch die größten E-Sports-Shooter. Achso, ja, naja. Die haben bis heute ein Monopol im kompetitiven Shooter. Ja, gut. PUBG ist auch ein Shooter. Aber kein kompetitiver. Und da weiß auch jeder, der das spielt, dass PUBG auch kein guter kompetitiver Shooter ist. Also kompetitiv heißt ja Team gegen Team. Ja, es gibt überall schon Teams, ja. Auch ja, auf Events. Unter anderem habe ich gerade die großen Teams eingekauft, wie die Mannschaft, die es bei jedem Team kauft, wie Cloud9 oder Team Liquid, alles amerikanische Teams. Oder ja, auf jeden Fall fallen mir die ein. Ja, Mortals glaube ich auch noch. trotzdem das große E-Sport-Shooter-Monopol hat. Counter-Strike, da kommt bis dato auch nichts annähernd dran, also. Eben. Und die Sache ist, das Spiel hat sich ja in den letzten 270 Jahren wahrscheinlich auch zu 10% verbessert. Naja, verändert. Ja. Sagen wir nicht verbessert. Nicht verbessert. Sagen wir verändert. Ich meine, es gab neues Hood, wie man das immer so schön sagt. Ja. Zwei neue Waffen, die anfangs total OP waren und jetzt gar nicht mehr gespielt werden. Das ist immer das Beste, wenn man so balanced. Hood heißt übrigens Head-Up-Display. Ja. Nee, Head-Up-Display. Head-Up. ja. Und die hatten ja aufgrund dessen, um jetzt mal wieder auf das Thema Untergang der Spieleszene zurückzukommen, hatten ja keinen Grund, das ansatzweise zu verbessern. Ich meine, die Community schreit nach besseren Servern, ich schreie nach verfickten Scheiß Normal Games. Warum kann man nicht mit seinen Kumpels einfach normales 5-on-5 auf den Server spielen, sondern muss immer ans Ranked gehen. Das damit man sich einen 12 kauft, weil man mit Silber 4, weil man nur Silber 4 Leute als Freund hat. Aber ich meine, die ganzen Fragen, die man sich da stellt, A, warum wird sie verbessert? B, warum machen die nicht C? Warum machen die nichts? Warum kommen die einfach nicht mal auf unseren Patch nur Scheiße rein? Kann man ganz einfach beantworten mit Antwort-Doppelpunkt. Naja, es wird auch immer noch gespielt, die Spielerzahlen gehen nicht zurück und der Steam-Markt boomt immer noch. Ja, eben. Also, und das ist halt Grund das vom Entwicklern her sollten die was abändern. Das finde ich zum Beispiel ist extrem, meiner Meinung nach, eine extrem schlimme Sache. Dass Spiele in der Hinsicht nicht vorangetrieben werden, sondern einfach nur existieren, um Geld zu scheffeln. Mhm. Quasi wie in Battlefront 2. Das Spiel hat ja nur existiert, um Geld zu machen. Sag mal, gibt es noch? Das Battlefront 2? Mhm. Das alte oder das jetzige? Gibt es zwei? Ja klar, es gab doch den geilen Battlefront 2 Teil vor 70 Jahren. Spiel mit demselben Namen rausbringen. Na klar, können die das. Die haben auch zehnmal Need for Speed rausgebracht. Ohne Untertitel. Die haben auch zehnmal Need for Speed Most Wanted rausgebracht. Finde ich auch wiederum lustig. Also, man muss uns immer nicht so viele Namen geben, sag ich mal. Ich frage mich da immer, wer dann der Marketingabteilung denkt und sagt, wir nehmen nochmal exakt denselben Namen. Das ist es. Naja, ist ja richtig. Ich meine, Most Wanted war einer der beliebtesten Teile. Warum nicht ein Spiel nochmal Most Wanted nennen? Da willst du dann Leute kaufen. Ne, aber, das verstehe ich ja vielleicht, aber anders gesagt, Need for Speed, einfach noch Need for Speed nennen. Was ist denn, welcher Marketing-Typ hat sich überlegt? Alter, wie kommen Leute auf unser Spiel? Wie kaufen Leute unser Spiel? Indem wir es einfach noch Need for Speed nennen. Wenn du bei Google eingibst Need for Speed oder bei Amazon, werden dir alle Need for Speeds vorgeschlagen. Wenn du jetzt aber Need for Speed Quachamenka hast, da suchst du ja direkt nach dem, findest du es auch. Wenn du nur Need for Speed suchst, wie willst du das Need for Speed Spiel Need for Speed finden, vor allem wenn es ja von zwei gibt. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da muss man auch mal wieder sagen, da muss man wirklich im Gesamten mal sagen, da haben sich auf jeden Fall die Entwickler gedacht, nee, wir bringen das Spiel nicht raus, um die Leute abzuzocken, sondern weil wir uns nämlich extrem viele Gedanken dabei gemacht haben. Ja, oder die haben so Angst gehabt, dass das Spiel so scheiße ist, und haben gedacht, ey, lieber soll es nie gefunden werden mehr in 10 Jahren. Ja, deswegen auch sicherheitshalber 720 Product Placements reingeballert. Sicher ist sicher. Ich meine, jetzt weiß jeder, es ist ungefähr 720. Nee, mittlerweile, ja, also ich kann effektiv zwei sagen. Von denen ich 100% weiß, das ist einmal Monster. Nicht schwer zu erkennen an den 500 Monster Caps und Monster Dosen, die auf jeder Disco rumstehen. Weil wer kennt das? Dispo? Disco. In jeden Club gehen, saufen alle Monster Energy bei Need for Speed. Okay, ist ja auch Club richtig. Gehen. Ja, in Zwischensequenzen. Kennst du hier? Was man im Club Red Bull trinkt. Nee, bei Need for Speed. Ey, und auf jeden Leute Fall. In irgendeinem Club wird Monster getrunken. Ja. Wer kennt dich? Monster Red Bull, Monster Wodka. Ja, gibt's kein Wodka, die müssen Auto fahren. Ja. Und? Ja. Ich hab mich ja nicht dran geändert. Ich hab nicht Auto gefahren, sondern Ski. Ich hab gedacht, Skifahrt geht. Ich bitte, ich hoffe, wir kommen mit dem Podcast nicht zum Punkt. Ist egal, wir sind immer noch bei Punkt 1. Gab Punkt glücklicherweise 6. schon den Punkt 0.5 und den Punkt 0.51. Damit man sagen kann, man hat so 3 Punkte abgearbeitet. Na gut, auf jeden Fall ist halt die Sache, wie gesagt, dass ich sehr schade finde. Spiele entwickeln sich nicht weiter, weil die Leute durch Ingame-Käufe durchballern, wie oder die Ingame-Käufe reinbrettern, bis du geht nicht mehr, sich Kisten kaufen, die Entwickler dann, also vor allem jetzt bei, ich meine, bei CSGO, die haben wenigstens noch die Arbeit, dafür gezeichnet, ja, ja, in einen Workshop zu gehen und Skins wow rauszusuchen und ein Logo für die Kiste zu bauen. Ja, und FIFA hat aber, der FIFA hat doch die Spieler, die gibt's doch überall. Ja, die müssen es auch scannen mit so einer 8 Millionen Euro Scan-Kamera. Ja, die müssen sie ja so oder so scannen und nicht dafür, dass du Geld ausgibst. Für das überflüssige Geld ausgeben, macht ja FIFA nichts. Nehmen die Spieler, die sie eh schon nicht mehr im Spiel haben. Ja komm, die müssen die Karten designen. Naja, das ist gut, das ist schon harte Arbeit. Mehr als Steam Design. Das schon. Aber man muss ja immer, muss vorher diese ganzen raussuchen aus dem Workshop und die Maps. Und ich meine, wie gesagt, da ist das Spiel, da steckt null Arbeit dahinter. Den Skin steckt null Arbeit und es wird gekauft wie sonst was. Und natürlich denkt sich da jeder, ja, warum soll man denn das Spiel verbessern? Man kann als Positivbeispiel meiner Meinung nach immer noch League of Legends erzählen. Jedes Jahr ihr scheiß Spiel ändern, andere und neue Champions bringen, ihre Skins wenigstens selber designen und sich über das ganze System, wie das Spiel funktioniert, wenigstens Gedanken machen und das weiterentwickelt wird. Würde es nämlich nicht so sein, hätten wir jetzt immer noch ein Spiel, was aussieht wie als League of Legends rauskam. Und wer das gesehen hat, weiß, das will man nicht. Die Frage ist, ob League of Legends immer noch so erfolgreich wäre, wenn die so einen Patch-Rhythmus wie CSGO. Ja, das ist an sich wirklich mal eine gute Frage. Aber ich denke, zum Teil nicht so erfolgreich, aber immer noch gut erfolgreich. Weil League of Legends war ja mit Heroes of New Earth das erste eigenständige MOBA, wenn ich das so im Kopf habe. Ja. Heroes of New Earth hat ja im Gegensatz zu League of Legends damals, glaube ich, kaum einer gespielt. Danach kam ja dann erst, 25 Jahre danach, als ich Valve gedacht hat, wir kaufen uns die Dota-Lizenz, wir machen eine Dota 2 für die Extra-Arbeit. Nehmen wir doch direkt den Namen schon mit und hängen eine 2 hinten dran. Und die Champions auch, da brauchen wir wenigstens keine neue Design. Mal einfach Source Engine drüber oder was weiß ich, wie die ist. Fertig ist der Lack. Ich wette, Gaben hat LOL gespielt. Ich wette, Gaben hat einfach nur in irgendeiner News gelesen, LOL, extrem viel Geld, was da durch zusammenkommt, durch Skins. Ja. Da hat sich Gaben gedacht, was Geld? Aber Gaben interessiert sich ja für Dota. Und spielt sie auch selber. Ja. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er LOL gespielt hat und dachte sich so, Alter, ich will Steam. Nicht scheiß LOL. Ich bin was auf Steam. Und hat er angerufen im Büro. Hat gerade nicht bei irgendeinem MOBA, was wir kaufen können, was schon recht erfolgreich ist. Und dann haben die wahrscheinlich Dota gesagt, gut, machen wir. Dota quasi eh Ursprung. Da habe ich mal, das ist wie Team Fortress. Ja. Das kann schon durchaus möglich sein. Aber was ich eigentlich da sagen wollte, der in sich. Achso, ja, die Spieler wären ja eh schon bei League of Legends gewesen. Und ja, sind ja so oder so schon Spieler zu Dota rübergegangen und auch Spieler zu. Oh, wie hieß jetzt das Blizzard-Spiel? Ach. Oh. Ich bin die ganze Zeit auf Heart of the Swarm. Oh, war nee, das MOBA, was die haben. Ist ja auch egal. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, genau. Oder so ähnlich. Ich glaube, Heroes of the Storm hieß das. Da sind ja auch Leute hingegangen. Wenn du jetzt aber dein Hauptspiel hast, wechselst du ja nicht. Außer das neue Spiel gefällt dir besser. Und das ist dann halt die Sache. Weiß man nicht. Also kann es sein, dass sie immer noch recht erfolgreich gewesen wären. dadurch, dass die ihre eigene Liga haben, ihre eigenen Events machen, Teams auch selber bezahlen, wird ja alles von Riot da zum Teil organisiert. Hast du ja, glaube ich, bei Blizzard sonst nur. Bei Dota hast du wahrscheinlich auch 500 Events und jedes Jahr eine ESL One, die von der ESL veranstaltet wird, aber, darf nicht vergessen, Steam Geld bezahlt, da, um Sticker zu bekommen, um das Geld wieder einzunehmen. Das finde ich aber gut. Ja. Nun gut, schließen wir das ab. Halten wir nochmal kurz fest. Ein Grund, warum meiner Meinung nach, wie auch immer, Spielszene untergehen könnte oder untergeht oder wie auch immer, ist halt, dass die Entwickler aufgrund von zu viel Ingame-Käufen sich nicht mehr anstrengen müssen, großartige Verbesserungen in ihr Spiel reinzubringen, weil es ja anscheinend auch so läuft. Wie das an den. Ja, ist es so. Ups, die Spielszene kaputt. Zum Teil ja. Ich meine, wenn man muss halt sagen, wenn der Entwickler dadurch mehr Geld verdienen will oder sich das sonst nicht leisten kann, dann ist es für mich immer noch halbwegs verständlich, solange es kein Pay-to-Win ist und die Entwicklung von dem Spiel weitergeht. Und mit Entwicklung weitergeht heißt für mich nicht, dass alle 2 Wochen ein Counter-Strike-Patch kommt, in dem ein Bug behoben wurde. Ist aber sehr optimistisch. Ist wirklich sehr prüft. Apropos Bugs, da musst du aber kurz einwerfen. Apropos Bugs von Counter-Strike. Du hast mir doch mal das Video von Tribuge gezeigt, wo der mit den Tasern durch die Wand schießt, gell? Ja. Hab ich das hast gezeigt? Auch. Ja, hast du mir gezeigt. Nee, ich hab dir. Hä? Ja, das hast du mir gezeigt. Ich hab dir gezeigt, wie er den Nades durch die Tür wirft. Oder es kann sein, dass der selber drauf gekommen ist. Auf jeden Fall bin ich durch dich auf die Videos gekommen. Die sind nämlich und cool. da hat er doch gezeigt, ja, man kann mit dem Taser durch die Wand schießen, bla bla bla, dies, das, Ananas. Hab, ja. Und pass auf, jetzt der Skandal. Das hab ich auch gehört, ja. Achso, für die Zuhörer noch. Auf dem 90 Day Damage Event, was jetzt in letzter Zeit... Oder auf Zuschauer kennt keiner 90 Day Damage. Gut. Die deutsche 99 Damage ist der deutsche Cast, könnte man sagen, oder die deutsche Was Firma ist denn ein Cast? Oder die deutsche Organisation, die sich um Spielübertragung von Counter-Strike kümmert. Also nur um Counter-Strike. Die Firma, die da drüber steht, für die Leute, die es interessieren, ist Freaks4U. Und die haben einen anderen bekannten Ableger, der sich Summoners Inland. Der macht das halt für League of Legends. Auf jeden Fall hat 99 Damage. Und die haben ein eigenes Turnier und eine eigene deutsche Liga. Jetzt nicht wirklich erfolgreich, aber da kann sich jeder anmelden. Irgendwelche Silbers umballern in der Liga, ersten Liga. Oh, hört gut an. Ja, und sich seines Lebens freuen. Auf jeden Fall hat dort Triluke mitgespielt oder auch Trilux, ein anderer Counter-Strike-YouTuber. Triluke, ich sag. Auf jeden Fall mal hart reinbestellen bei Triluga. Ja, muss man jetzt nicht. Oder man könnte auch sagen, das Team heißt Team Schweine, jedenfalls ist da irgendjemand für das hier. Auf jeden Fall hat der Debug. Hat Debug in dem Video gezeigt, dass man mit Taser durch Wände schießen kann. Wir können ja jetzt, das interessiert mich jetzt nämlich mal wirklich. Ich gehe mal auf YouTube. Triluga. Du im Internet. Triluga. Ja, googeln geht. Taser. Durch die Wand. Du musst sagen, ich bin professioneller Google-Mensch. Das Video kam vor einem Jahr raus. Epic Zeus Glitch plus Tutorial. Kann auch sein, dass es vor 2 Jahren rauskommen kam. Ist ja auch egal. Was kommt da hinzu zu dem Skandal? Der Debug gibt's seit 2 Jahren. auf Video veröffentlicht von einem der größten Counter-Strike-YouTuber Deutschlands. Gell? Wenn mal CSGO wäre, könnte man ja da eventuell mal gucken und feststellen, das Bug, die könnten wir fixen. Moment, der macht die Videos auf Englisch. Das ist ja nicht nur Deutschland. Da könnte man sagen, ist ein großer YouTuber, der Englisch-Videos macht. Oder anderem. Also auf jeden Fall. Auch, dürft auch meine Mitarbeiter verstehen. Naja, da bin ich mir nicht so sicher, weil die pfeift die dort arbeiten. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das der Skandal, dass der Triluge versucht hat, in einem offiziellen Match mit einem Taser durch die Wand Leute zu töten. Hat es im Endeffekt nicht hinbekommen, hat es aber versucht. Urteil daraus war, dass das als Spielbetrug zählt und die auch nicht in einen Damage-Liga gekickt wurden. Band. Aufgrund. Also, er wurde Lifetime gebannt. Im Gegensatz dazu, dass andere Leute, die wirklich die echte Cheats hatten, aber dadurch, dass sie bekannte Namen waren, hatten die nur ein halbes Jahr oder ein Jahresbann. Ja, könnte man so sagen. Auf jeden Fall. Ende vom Lied war, Triluge hat sich dazu halbwegs vernünftig geäußert. Nein, der Damage hat gesagt, Triluge darf jetzt für 2 Seasons spielen, was glaube ich ein halbes Jahr ist. Ja, genau. Und Team Schweine eben darf eine T-Season, glaube ich, nicht mehr spielen. Also ich glaube, die Seasons gehen laut die Berichte, die ich gelesen habe, ein Vierteljahr. Das heißt, der ist jetzt für er als Spieler ist für ein halbes Jahr gesperrt und das Team für ein Vierteljahr. Die Sache ist jetzt natürlich, also ging es darum, Regelauslegung, bla bla bla, stand nicht drin, das war keine, also verschiedene Bugs. Bug-Using war, glaube ich, so nicht verboten. Die Sache ist nur, eigentlich ist es meiner Meinung nach, um wieder auf das Thema zurückzukommen, eine Frechheit, dass solche Bugs sich gefixt werden. Jetzt hat man ein prominentes Beispiel gehabt, aber man stellt sich vor, man spielt alleine und oder sein Matchmaking, keine Ahnung, und wird die ganze Zeit so getötet. Das ist meiner Meinung nach, könnte doch fast schon nicht unbedingt Game-Breaking, aber ist nicht ganz fair. Und der Bug gibt's auf YouTube, der ist auf Englisch, um den zu verstehen, um das zu erklären. Das Einzige, was man wahrscheinlich machen müsste, wäre eventuell die Wände dicker machen. Damit die Schüsse nicht mehr durchkommen oder ähnliches. Weil wir schafft seit 2 Jahren nicht. So, solche Bugs fixe ich, weil davon gibt es wahrscheinlich auch 100.000. Und das war jetzt nochmal ein Beispiel von den 5 Bugs, die es in Counter-Strike gibt. Ich meine, man könnte das Problem jetzt ausführen, aber das wäre jetzt zu lang hier und wir sind ja auch kein Counter-Strike-Podcast. Wir haben nicht auch nicht mehr lange Zeit. Nee. Um wieder gesagt, um das aber reserviert zu lassen, sowas wird auch höchstwahrscheinlich häufig nicht gefixt werden, weil sich Spiele irgendwie Counter-Strike, FIFA oder ähnliches kein Grund wahrscheinlich sehen, ihr Spiel zu verbessern, denn Kohle kommt ja trotzdem rein. So, damit haben wir Punkt 1 abgehakt. Die anderen Punkte werden wahrscheinlich kürzer und nicht so ausschweifen. Punkt 2, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich erzähle erstmal eine Geschichte. Es war einmal eine Prinzessin. Nee. Auf jeden Fall Punkt 2. Habe ich geschrieben, Spiele Nachfolger ohne Kreativleistung. Kann man jetzt so hart nicht sagen, aber was mir immer wieder auffällt über die letzten 500 Jahre, ist halt zum Beispiel auch wieder Beispiel FIFA, Beispiel EA, Beispiel Call of Duty, Beispiel Ubisoft, dass extrem viele Spiele rausgebracht werden, nur noch rausgebracht werden, die auf einer bestehenden erfolgreichen Serie hausen. Man hat, das weiß ich, jetzt in 12 Jahren 15 Assassin's Creed Teile. Call of Duty kommt mittlerweile immer noch jährlich raus. Battlefield kommt jährlich raus. FIFA, na gut, Battlefield nicht. Dafür kommt jedes Jahr ein Shooter, ob das ein Battlefront oder Battlefield ist, ist ja am Ende egal. Und was mich daran stört, muss ich jetzt mal sagen, ist Folgendes. Du hast als Spieleentwickler jetzt deine Marke und versuchst die auszuschlachten, bis du geht nicht mehr. Da können wir übrigens Punkt 3 dann auch gleich mit reinnehmen. Fällt mir ein. Und das ist so eine Sache, die mich wirklich stört. Ich meine, man sieht ja, das Ausschlachten der Marken an der Hinsicht ist halt bei Assassin's Creed zum Beispiel so gelaufen oder bei Watch Dogs, gut, die gab es nicht so lange. Aber dass der erste Teil schon unter den Erwartungen war und der zweite Teil scheiße. Assassin's Creed ist über die Jahre immer schlechter geworden. Call of Duty hatte auch immer weniger Käufe, bis auf jetzt WW2 und bei Assassin's Creed jetzt Origins oder wie der neue Teil heißt. Die haben ja dann doch mal ein bisschen wieder was neu gemacht, deswegen es mehr gekauft wurde. Also das Grundprinzip bleibt ja immer gleich. Und das ist auch so ein Grund, den ich echt schade finde, weil mittlerweile hätte ich dann schon gerne mal ein Spiel, so ein AAA-Titel im Jahr, der kein Assassin's Creed ist, der kein Call of Duty ist, der kein FIFA ist, Auch gesagt, der kein PS4. keiner der von EA, Ubisoft, Activision, Sledgehammer, gibt's auch einen grauenhaften Entwickler oder Publisher? Ich fällt Also gerade auf jeden keiner Fall nicht ein. von denen kommt. Bei Ja, denen die na, auch alle, wobei. oh, da könnten wir auch einen Podcast drüber machen, über die fucking Ubisoft-Formel. Ja, das kommt in einem anderen Podcast. Könnt ihr schon mal drauf, gespannt. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja, auf jeden Fall ist halt die Sache. Ich meine, es ist ja schön und gut, wenn das das Erfolgsrezept für die ist, die damit ihr Geld verdienen. Aber mittlerweile denke ich mir immer so, ich will jetzt nochmal mit dem Spiel wieder irgendwas anderes machen, als meine Gegner umzuschießen. Oder was weiß ich, 500 Mal hier was weiß ich, als irgendein Assassine oder was auch immer man da in dem Spiel spielt, irgendwelche Sachen zu erkunden. Oder was weiß ich, das prinzipielle Battlefield-System zu haben, nur was weiß ich, manchmal mit anderen Setting, weil kann ich mir vorstellen, Battlefield 5 wird dann wahrscheinlich wieder neue Zeiten, dann hast du Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 5, die quasi ähnlich sind mit den ein oder anderen Entscheidungen oder anderen Sachen, die es dann anders macht, aber jetzt großartig nichts Kreatives. Sondern ich hätte dann insgesamt doch gerne mal, was weiß ich, ein neues Spiel, mal eine neue Marke. Wo ich zum Das auf jeden Beispiel Fall. immer dran denke, dieses Jahr, was für mich wirklich, meiner Meinung nach, wirklich ein gutes Spiel war, was ich auch unbedingt weiterspielen will, weil es an sich doch Spaß gemacht hat, wenn die Bosskämpfe nicht wären, war für mich Nier Automata. Hast typisches Hack and Welche? Slash, gemischt mit hier Bullet Hell Einschlägen, bis hin zu Sidescroller Einschlägen und Bosskämpfen. Und natürlich der halbwegs sinnvolle Story, die du natürlich bei einem Call of Duty nicht hast. Oder wenn will mir einer sagen, eine Geschichte ist gut, wenn du eine Viertelstunde guckst, wie Zug und Unfall baut. Ich fand das gut. Ja, und ich meine, was man, jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum sollen die Leute Arbeit machen, wenn es ja mittlerweile, wenn es so geht, wie es bisher geht. Da kann ich immer wieder sagen, PUBG hat prinzipiell mehr oder weniger ein neues Genre hochgebracht. Davor gab es ja nur HZ1 und wahrscheinlich das ein oder andere Spiel, was scheiße war. DayZ hatte mit dem Zombie Survival ein neues Genre mehr oder weniger rausgebracht, wo das Survival Genre dann kam. Da gibt es auch 250 verschiedene Spiele von. Oder League of Legends, was ja auch aus einer Mod entstanden ist, wie die anderen Sachen vorher, die dann wirklich Erfolg haben. Und ich meine, einen Erfolg von dem League of Legends kann man nicht abstreiten. Und bei PUBG, wenn man jetzt mal live auf die Spielerzahlen guckt, oder wahrscheinlich die Spielerzahlen jetzt um die 1 Million. Ja, 1.090.000. Du? Ja, immer. Habe ich übrigens gehört, kann man noch mal kurz einwerfen. In China oder Japan oder den östlichen Ländern wird PUBG unfassbar viel gespielt. Das ist der Grund, warum die vormittags, also uns, für unsere Zeit vormittags, immer ihren Höchststand Mit bekommen. 2,6. Ja, jetzt haben wir 2,961 Millionen. Aha. Also Ich die weiß, Chinesen. warum das in Asia-Raum so beliebt ist. Warum es in Asia so beliebt ist? Tja. Ja. Wer weiß wahrscheinlich mal, was Neues ist. Die Chinesen eh so auf. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wahrscheinlich im E-Sport eher so auf kurzfristige, mehr taktische Spiele stehen. Ich meine, was können Japaner, Chinesen, Koreaner, StarCraft, League of Legends? Ja, beides taktische Spiele und ich glaube, in dem PUBG hast du für dich alleine, könnte man fast denken, mehr Taktik als in einem Counter-Strike zum Beispiel. Ich meine, bei einem PUBG kannst du auch scheiße schießen und Spiele gewinnen, während du das in einem Counter-Strike zum Beispiel nicht kannst. Oder wahrscheinlich kann es auch sein, weil es PUBG von Blue Hole ist und dass hier ein chinesisches Entwicklerstudio ist. Ja, stimmt, das kann natürlich sein, ja. Weiß man alles nicht. Also Gründe dafür wird es schon geben. Auf jeden Fall ist das Spiel halt doch sehr erfolgreich. Mit einer neuen Formel. Und ich meine, das ist für mich persönlich auch so ein leichter Untergang. Wie gesagt, um das mal wieder so auf das Thema zurückzubringen, dass halt nicht mehr viel Neues kommt. Und wahrscheinlich viele Sachen, die neu kommen, dann kaum gekauft werden, weil neue Spiele oder neue Spieleideen oder sämtliches nicht von großen Publishern gemacht werden, weil die sich auf ihren Scheiß ausruhen, sondern von irgendwelchen Indie-Entwicklern. Da habe ich zum Beispiel gesehen, der Bram von Pete's, muss man jetzt sagen, so, Max wüsste ja, wer gemeint ist, hat zum Beispiel gesagt, du wusstest aber vielleicht eventuelle Zuhörer nicht, hat zum Beispiel gesagt, dass das Spiel Oxygen Not Included sein Lieblingsspiel 2017 ist. Kann natürlich sein, dass er einer von wenigen ist. Ich meine, man hat auch oft gehört, dass What Remains of Edith Finch für viele das beste Spiel des Jahres ist. Und das sind halt alles Spiele, die dann auch von großen Entwicklern nicht kommen. Oder nicht von großen Entwicklern kommen. Weil die sich halt auf ihren Scheiß dann ausruhen. Und das ist halt wirklich das Schade, das Schlimme. Weil die kleinen Entwickler werden dann wahrscheinlich sich nicht über Wasser halten können. Und nochmal geile neue Spiele machen und sich dahinter setzen. Und die Großen, die es könnten, sind mit ihrer scheiß Formel, die sie da zusammengestellt haben, die wir geben uns nicht viel Mühe Formel und schlachten eine Marke aus. Formel ist der offizielle Name für Ubisoft Formel. Was? Wir geben uns nicht viel Mühe Formel ist der offizielle Name für die Ubisoft Formel. Nee, der offizielle Name für die Ubisoft Formel ist, wir nehmen eine Open World und packen 2000 Collectibles rein. Der hört sich gut an. Da ist das egal, was für eine Art von Spiel das ist. Ob Far Cry ist, ein Assassin's Creed, ein South Park oder ein The Crew. Ey, The Crew hätten sie schon wenigstens mal denken können. Da passt jetzt unsere Formel, die wir für Far Cry verwendet haben und Assassin's Creed nicht unbedingt. Dann haben die sich gedacht, die Formel, die ballern mal überall rein. ich sehe, wie es hat, also hätte schon fast so gut wie muss zum Ende kommen, heißt es. Ach du Scheiße. Na gut. Ja, zur Not müssen wir, falls die User es wünschen, noch einen dritten Teil machen von Fuck You Spiele Industrie. Okay. Aber da wir jetzt zum Ende kommen müssen, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, Punkt 3 würde prinzipiell zu Punkt 2 passen, wollte ich nochmal kurz ansprechen, weil die anderen Punkte für Punkt 4 und Punkt 5, die ich ja noch aufgeschrieben habe, es würde zu lange dauern und wäre dann auch wieder, man könnte sagen, grob neues Themengebiet in der Hinsicht. Sache ist, die ich bei Punkt 3 aufgeschrieben habe, ist halt, habe ich jetzt häufiger gesehen, dass Nachfolger von Spielen gemacht werden, wie vorher auch schon gesagt, aber einfach nur, um eventuell eine Marke am Leben zu erhalten. Ich meine, bei Spielen wie Assassin's Creed oder so wird es ja, ich will jetzt nicht sagen, Mühe gegeben, aber da wird ja noch höchstwahrscheinlich Herzblut reingesteckt. Aber ich habe zum Beispiel letztes Video gesehen von Heroes of Might & Magic und mir ist wieder eingefallen, dass ich Heroes of Might & Magic 3 damals extrem gerne gespielt habe. Habe mir dann gedacht, ja, guckst du doch mal, ob es da einen neuen Teil gibt, der höchstwahrscheinlich was verbessert hat und dann bestimmt auch noch besser aussehen könnte. Dann habe ich mir die neuen Teile angeguckt. Da war da von Teil 4 bis Teil 7. Gibt übrigens 7 Teile davon, hat wahrscheinlich niemand gewusst, auch nicht. Und was wie sich ab Teil 5 sind alle auf Steam ausgeglichen. Und es wird nur noch gesagt, das Spiel wird immer schlechter, oder es wird sich keine Mühe mehr gegeben oder was weiß ich. Das ist auch so eine Sache, die mich extrem stört. Übrigens wollte ich nur mal kurz eingeworfen haben. Heroes of Might & Magic von Ubisoft. Oh, oh. Von wem sonst? Ja, und das ist halt, das sieht man jetzt nicht so häufig, das Gesamte, aber es kommt häufiger mal vor, dass Spiele einfach nur entwickelt werden, um Käufer zu, sagen wir mal, generieren, die sich denken, boah, Alter, geil, damals habe ich das Spiel ja gerne gespielt, vielleicht ist ja der Nachfolger cool. Ich meine, können wir mal sagen, bei Sims, ich meine, Sims 4 ist eindeutig schlechter als Sims 3 Und da kommt jetzt auch nichts fertig, weil SimCity war damals das absolute Desaster, Debakel. Das war ja fürchterlich. Und da kam ja auch nichts mehr. Oder man, dieses Jahr zum Beispiel Mass Effect, wie ich von vielen gehört habe, auch eine riesige Enttäuschung. Und ich glaube nicht, dass EA sich gedacht hat, komm, geil, wir machen jetzt Mass Effect, weil wir Mass Effect geil finden, sondern die sich gedacht haben, ja, wir machen Mass Effect, weil es einfach nur eine gute Marke ist. Aber das Spiel brauchen wir uns ja nicht viel Mühe geben, es wird uns ja eh aus Sand gefressen, quasi wie Shooter mit Star Wars Lizenz. Würde was so sagen. Das würde was so sagen. Ja, das war, was ich meine, unsere Meinung, wie auch immer, zur erste Meinung oder erstes Anschneiden, wo man so sagen könnte, dass es eventuell sein könnte, dass die Spieleindustrie immer mehr den Bach runtergehen kann. Ob das im Endeffekt so ist, ob uns andere Leute zustimmen, ist natürlich die andere Sache, aber ja. Ja, könnt ihr mal eure Meinung hier in die Kommis. Schreibt mal in die Kommis. Utopie auf Twitter über Hashtag Luschencast. Nee, wie heißt Luschenpodcast? Oh, Luschencast eigentlich auch nicht. Luschencast ist eigentlich besser. Luschencast ist besser. Ich guck mal kurz auf Twitter, ob wir Fallen bekommen. Hashtag, wie mache ich das? Ich kenne mich auf Twitter nicht so aus. Ist das Hashtag? Luschencast. Wenn ich jetzt hier auf Enter drücke. Du musst, ich glaube, es ist aber Luschenpodcast. Okay, Luschenpodcast. Keine Ergebnisse. Ja, wir nehmen ja, jetzt wahrscheinlich, ich habe das alle falsch geschrieben. Wir nehmen jetzt Luschencast als Hashtag. Wir nehmen jede Folge unter Hashtag. Nein, machen wir nicht. Wir nehmen Luschencast. Weil Luschencast viel besser über die Tastatur schwingt. Das deswegen, war gerade sehr lecky. Einfach über Luschencast eure Fragen, eure Antworten. Oder falls ihr ein größeres Ausschweifen habt, schreibt es halt in die Kommentare bei Twitter. Hat zwar mit 280 Zeichen jetzt mehr, aber eine ordentliche Meinung, du kriegst es da ja nicht unter. Genau, ihr könnt es ja auf YouTube schreiben, ihr könnt es auf tinodea.tv sorry.de schreiben. Überall, wo ihr möchtet. Wir werden es schon irgendwo lesen, kriegen überall die Benachrichtigung. Könnt ihr mal schreiben, ob wir noch einen dritten Teil machen sollen dazu. Oder nicht. Wer wie was. Also man könnte sagen, Themen oder Punkte gibt es auf jeden Fall noch genügend für noch eine Stunde. Von daher könnte es eventuell ja ganz interessant werden. Genau. Dann, weil da wir heute keine Werbung hatten, kommt uns Werbung. Jetzt, zum Schluss hört ihr jetzt gleich, jetzt endet, kommt noch ein Werbespot, wie das letzte Mal. Und glücklicherweise haben wir keine Werbung. Also, auch egal. Leute, doch, wir hören uns höchstwahrscheinlich nächste Woche. Bis dahin bin ich wahrscheinlich immer noch krank. Und genau. Spoiler, nächste Woche wird es ausnahmsweise nicht um Spiele und ähnliches gehen. Genau, seid gespannt, was also kommt. Hört jetzt, um uns zu unterstützen, jetzt den folgenden Werbe-Slogan, wenn viel das Werbe-Spot. nicht auflegen, nicht ausmachen, sondern schön reinhören, uns auf Luschencast oder irgendwo was Nettes schreiben. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Sonntag um 12 Uhr. Vielleicht auch später. Oder vielleicht auch, ja. Je nachdem, wann ihr euch das Ding anhört. Egal, macht's gut, Leute. Wir hören bis uns. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.